Wir haben es eben in den Nachrichten gehört, der Soziologe und Politiker Rolf Dahrendorf ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er galt als ein Vordenker der Liberalen in Europa und als ein unabhängiger Geist. Nach wissenschaftlicher Laufbahn und Habilitation forschte er zunächst in seiner Geburtsstadt Hamburg. Später gehörte er zu den Mitbegründern der Universität Konstanz. 1988 dann siedelte Dahrendorf nach England um. Er wurde britischer Staatsbürger und 1993 da ernannte ihn Königin Elisabeth II. Zum Baron mit Sitz im Oberhaus. Mit diesem Ritterschlag würdigte die Queen seinen Beitrag zu den deutsch-britischen Beziehungen. Was war das nun für ein Mensch? Wie hat er gedacht? Wie hat er in die Öffentlichkeit hineingewirkt? Das möchte ich nun Theo Sommer fragen, den ehemaligen Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, jetzt Editor at Large bei der Zeit. Guten Abend, Herr Sommer. Guten Abend, Herr Wölk. Sie haben Rolf Dahrendorf gut gekannt. In Ihrer Zeitung hatte er ein Podium, wo er an prominenter Stelle seine Gedanken und auch Thesen publizieren konnte. In welcher Situation sind Sie ihm denn zum ersten Mal begegnet? Also ganz genau weiß ich das gar nicht mehr, aber das muss Mitte der 60er Jahre gewesen sein, als er der große Bildungspolitiker war und in Baden-Württemberg anfing, eine neue Bildungspolitik zu propagieren. Bildung ist Bürgerrecht, war damals sein Schlagwort. 1965 hat Ralf Dahrendorf dieses Buch veröffentlicht mit genau diesem Titel. Haben Sie denn, Herr Sommer, als Herausgeber der Zeit oder auch als Chefredakteur immer die Meinung von Ralf Dahrendorf geteilt oder haben Sie ihn auch intern oder auch im Blatt mal so Kontra gegeben? Also Kontra gegeben habe ich ihm nie. Ich habe seine Ansichten eigentlich immer respektiert, meistens sogar geteilt. Er war für Offenheit. Er war dafür, dass man sich auseinandersetzt. Er war gegen diese Vanillesoße des Konsenses, die über alles gegossen wird. Er war immer dafür, Konflikte auch auszutragen. Das sei das Wesenselement der Demokratie. Und insofern war mit ihm gut diskutieren und disputieren. Dahrendorf stammte ja aus einer sozialdemokratischen Familie, aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Er hat die Nazizeit als Jugendlicher erlebt. Welche Lehren hat er denn daraus gezogen? Also ich glaube, die Hauptlehre war, er hatte als 15-jähriger Oberschüler, als Gymnasiast, Flugblätter gegen die Untaten der SS verteilt und wurde dann auf 2 Monate in ein Lager gesperrt. Und ich glaube, diese Erfahrung der Unfreiheit, die hat ihn für das ganze restliche Leben geprägt. Dieses Eingesperrtsein, Eingekerkertsein, nicht sagen dürfen, nur denken dürfen, was ihn bewegt. Und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Antrieb für ihn und bestimmend für seine Grundeinstellung. Er war für die Freiheit. In Deutschland geboren, britischer Staatsbürger, ein Kosmopolit, Ralf Dahrendorf. 1988 ist er ja nach Großbritannien übergesiedelt. Herr Sommer, er wurde ja immer mehr und mehr zum Engländer Ralf Dahrendorf. Das bedeutet auch, er hat sich zunehmend von Deutschland, auch von deutschen Diskussionen und Befindlichkeiten entfernt. Was hat ihn denn hier gestört? Was hat ihn dort angezogen? Also hier gestört, hat er mal gesagt, hat ihn die Bürokratie. England war von sehr früher Jugend an, glaube ich, für ihn eine wesentliche Erfahrung. Er hat ja dort studiert, hat dort seine Doktorarbeit begonnen und ich glaube sogar seine Habilitation vorbereitet. Das war für ihn sehr früh freie Heimat, eigene Heimat. Ich habe ihn immer als einen Grenzgänger gesehen. Er hat sich an viele Grenzen herangewagt und er hat viele überschritten. Erst war er Hochschullehrer bei uns, hat Mitgründer der Universität Konstanz. Er war dann Bundestagsabgeordneter, wurde sehr rasch parlamentarischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt und ging dann nach einem halben Jahr als EU-Kommissar nach Brüssel. Also er hat sich immer gerne über Grenzen hinweggesetzt. Und ich glaube eigentlich nicht, dass er sich von Deutschland abgewandt hat. Er hatte ja immer sein Haus im Schwarzwald behalten. Er ist auch in den letzten Jahren meistens in Deutschland gewesen, obwohl man die Post am besten über das House of Lords adressiert hat an ihn. Ich glaube, die Doppelexistenz hat ihn gereizt. Dahrendorf hat sich ja nicht hinter wissenschaftlichen Formulierungen, hinter einem Jargon verschanzt. Er hat elegant und sehr verständlich auch formuliert. Auch in dieser Hinsicht war Dahrendorf ja vorbildlich, vielleicht auch angelsächsisch geprägt, kann man das sagen? Er war vorbildlich, er war sicherlich angelsächsisch geprägt und er war da eine Ausnahme.